Wie hat der Sturm zerrissen des Himmels graues Kleid? Die Wolkenfetzen flattern umher im matten Streit und rote Feuerflammen ziehen zwischen ihnen hin. Das nenne ich einen Morgen so recht nach meinem Sinn.